بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وماله. Wir haben beim letzten Mal angefangen, über das Gebet oder die Gebetsform derjenigen Leute zu sprechen, die entschuldigt sind. Ahlul A'zar, damit sind diejenigen gemeint, die ihr Gebet nicht genau auf die Art und Weise verrichten, wie es uns im Normalfall, sage ich mal, vorgeschrieben ist. Und wir haben beim letzten Mal über den Kranken gesprochen und heute möchten wir, so Allah will, über zwei Personen sprechen: jemand, der sich auf einem Gefährt befindet, und jemand, der auf einer Reise ist. Diese zwei. Jemand, der sich auf einem Gefährt befindet, also Ar-Rakib auf Arabisch, egal ob er jetzt auf einem Schiff ist oder ob er auf einem Reittier ist oder ob er im Auto ist oder sonst wo. Denn grundsätzlich gesehen wissen wir, dass man seine Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala einem im Gebet auferlegt hat, seien es die Arkan oder die Wajibat, sind ja beides Arten von Pflichten, unterschiedlichen Levels, man muss beide natürlich umsetzen. Aber es gibt Situationen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala das eine oder das andere einem erlässt. Und folgende Situationen gibt es, und zwar wenn die Erde nass ist, der Boden nass ist, und wenn man dort beten würde und dadurch sein Gesicht ins Wasser, aufs Wasser aufsetzen müsste, oder wenn es Schlamm gäbe, oder wenn man vom Gefährt abgestiegen ist, nicht mehr auf das Gefährt aufsteigen könnte. Denn ihr wisst, dass für ältere Leute zum Beispiel gerade damals das Besteigen eines Reittieres vielleicht nicht so einfach gewesen ist und nur mit Hilfe anderer vollzogen werden kann. Also das wäre auch ein Fall, wenn sie dann absteigen würden, das kann man dann, aber wenn sie dann nicht mehr aufsteigen könnten. Oder wenn man besonders damals, aber heute mit Sicherheit gibt es den Fall auch noch, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und man hätte Angst, dass man dadurch, dass man absteigt von seinem Gefährt und dann das Gebet verrichtet, den Anschluss an seine Reisegruppe verliert. Stellt euch vor, besonders wenn man damals in der Wüste unterwegs war. Oder wenn man Angst hätte, dass wenn man absteigt von seinem Gefährt, dass man vielleicht von einem Feind angegriffen wird oder von wildem Getier, irgendwelchen wilden Tieren. In solchen Situationen, und das sind jetzt alles nur Beispiele gewesen, die alle auf das Gleiche hinauslaufen, in diesen Beispielen darf man dann, Alhamdulillah, im Sitzen beten, beziehungsweise im Sitzen beten, weil man ja sich im Gefährt befindet, beziehungsweise im Stehen, wenn man im Schiff ist oder im Flugzeug ist oder ähnliches. Gemeint ist, man braucht nicht von diesem Gefährt abzusteigen, ja. Und ansonsten, wenn man auf diesem Gefährt betet, muss man natürlich alles tun, was man normalerweise auch tut, soweit man eben kann. Dazu gehört eben, das, wie ich gesagt habe, das Beten im Stehen, der Rukur, der Sujud, das sich wenden Richtung Qibla, der Wudu und alles Mögliche, ja. Soweit es einem eben in diesen Fällen möglich ist, ja. Hierüber gibt es einen Hadith von Ya'la ibn Murra, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Freunde genau eben auf ihrem Kamelen waren, und es hatte geregnet und der Boden war nass, und dann traf die Gebetszeit ein und dann hat der Muadhin zum Gebet gerufen und die Iqama auch ausgerufen, und dann ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit seinem Kamel auf seinem Kamel nach vorne gegangen und hat dann ihnen vorgebetet und in diesem Gebet sich gebeugt. Und wir haben ja gelernt, beim Gebet des Sitzenden, wie gesagt, es geht hier nicht um das Sitzen, aber wenn man jetzt auf dem Kamel ist, dann sitzt man natürlich, ja. Dann hat er eben sich gebeugt, und dann sagt der Überlieferer, beim Sujud, bei der Niederwerfung, hat er sich dann mehr gebeugt als beim Rukur, als bei der Verbeugung. Dieser Hadith ist überliefert bei Imam Ahmad und At-Tirmidhi, und dieser Hadith ist daif, und trotzdem sagte Imam Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala und einige Gelehrte, dass man trotzdem nach diesem Hadith handelt. Denn auch wenn der Hadith nicht authentisch sei, trotzdem der Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er uns keine Bedrängnis auferlegt hat. Und sicherlich ist es eine Form deutlicher Bedrängnis, wenn man, wie zumindest in manchen Beispielen, herabsteigen würde und man hätte Angst, wie gesagt, den Anschluss zu verlieren, seine Reisegruppe, das kann tödlich sein, oder Angst vor bestimmten Tieren und so weiter und so fort. Das heißt, auch wenn die Überlieferung nicht authentisch ist, so stützt der Inhalt des Hadith sich sehr wohl auf also fest fundierten Grundsätzen unserer Religion. Dann, wenn man wie gesagt, auf diesem Reittier oder auf dem Gefährt, sei es ein Flugzeug oder sei es ein Schiff oder ähnliches, betet, dann muss man sich trotzdem in Richtung Qibla wenden, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ. Und wo immer ihr auch seid, so wendet euer Angesicht in seine Richtung oder in ihre Richtung, gemeint ist in Richtung der heiligen Moschee von Mekka, also Richtung der Kaaba noch spezieller. Und wie gesagt, alles ist einem zur Pflicht gemacht worden, es sei denn das, was man nicht mehr vollziehen kann, genauso, dass man im Gebet beruhigt ist und dass der Körper in jeder Stellung zur Ruhe kommt, ja, und sich den Ruku' vollkommen vollzieht und auch den Sujud vollkommen vollzieht und so weiter und so fort. Und dies ist aufgebaut auf der Aussage Allahs, wie vieles andere auch, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Fattaqullaha mastata'tum, so fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und wenn man eben den Ruku' machen kann, dann muss man ihn tun. Und wie gesagt, das gilt für welche Gebete? Wir reden von den Fard-Gebeten, von den Pflichtgebeten. Ja? Und das, was man nicht tun kann, davon sieht Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ab. Also wenn es einem zum Beispiel nicht möglich wäre, weil man auf dem Schiff ist und zum Beispiel starke Wellen sind und sich das Schiff irgendwie stark hin und her drehen würde, dann Allah subhanahu wa ta'ala legt niemandem mehr auf, als er zu leisten vermag. Und dann natürlich entfällt dann einem die Pflicht, dass man sich ständig in Richtung Qibla wendet. Ja? Aber das ist, wie gesagt, der seltenste Fall, dass das Schiff sich jetzt gerade die ganze Zeit dreht. Ja? Ich denke, die Sache ist klar. Und dann kommen wir zum zweiten heutigen Thema. Und zwar geht es um das Gebet des Reisenden. Al-Musafir. Der Reisende, liebe Geschwister, wissen wir, unter Übereinkunft der Gelehrten, darf sein Gebet kürzen. Und mit dem Kürzen ist gemeint, er darf, solange er sich auf dieser Reise befindet, das Gebet, was aus 4 Raka'at besteht, auf 2 Raka'at kürzen. Die Gelehrten sind sich uneinig darüber, ob dies eine Pflicht ist oder keine Pflicht ist. Also deswegen habe ich ausdrücklich gesagt, er darf es tun. Und die erste Frage, die sich stellt, ist: Darf man auf jeder Reise sein Gebet kürzen? Oder gibt es bestimmte Arten von Reisen, auf denen man das darf und auf anderen, bei denen man das nicht darf? Auf der einen Seite sagen manche Gelehrte, und sie stützen sich auf die Aussage von Abdullah ibn Abbas, und zwar, er war der Ansicht, dass man nur auf der Reise sein Gebet kürzen darf, wenn die Reise eine Reise ist, die erlaubt ist, mubah ist. Und er stützt es auf der Aussage Allahs. Ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran bestimmte Dinge aufgezählt, die er uns verboten hat. Und dann sagte er am Ende: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Wer aber gezwungen wird, also es geht um zum Beispiel Schweinefleisch essen, ja, wer aber gezwungen wird, und dann gibt es 3 Voraussetzungen. Erstens, wenn man gezwungen ist. Zweitens, غَيْرَ بَاغٍ, das heißt, man macht es nicht und einem ist irgendwie dieses Fleisch schmackhaft. Also es gefällt einem, dass man das jetzt essen darf. Und drittens, dass man das nicht macht und dabei seine Grenzen überschreitet. Das heißt, man darf nur so viel essen, wie viel man wirklich braucht. Und man darf nicht eben sich satt essen. Ja? Unter diesen drei Voraussetzungen ist dann solch ein, sind dann die verbotenen Dinge erlaubt. Ja? Wie Schweinefleisch dann erlaubt. Und die Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu leitete, und also viele Gelehrte nach ihm auch, leiteten dann aus diesem Vers ab, dass wenn eine Reise nicht mubah, sondern haram ist an sich, und es gibt ja überhaupt gar keinen es gibt überhaupt keinen Grund, warum man eine verbotene Reise tun sollte, und diese verbotene Reise, haben sie gesagt, die Gelehrten, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem Erlaubnis gibt, seine Gebete zu kürzen, obwohl man dabei ist, eine Sünde zu begehen? Und sie haben gesagt, diese Erlaubnis gibt es nur für jemanden, der das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Ja? Und zwar eine Reise begeht, also in diesem Fall eine Reise begeht, die nicht haram ist. Entweder sie ist mubah oder mustahab oder wajib. Dann darf er diese Sache tun. Allerdings, wenn er eine verbotene Reise vollzieht, dann darf er diese Erlaubnis nicht in Anspruch nehmen, denn das widerspricht also der Erlaubnis, dass man etwas kürzt, ist eine Erleichterung von Allah, Barmherzigkeit, und er sollte nicht den Sündern zuteil werden, sondern sollte nur den Leuten zuteil werden, die sich also Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam befinden. Ja. In der Praxis also ist das also sehr durchaus vorhanden, Leute, die Reisen vollziehen zu Orten, die sie nicht hingehen dürfen, oder Reisen vollziehen, bei denen sie verschwenderisch sind oder ähnliches. Ja. All dies wären Beispiele dafür, dass eine Person auf dieser Reise sein Gebet nicht kürzen dürfte, natürlich auch nicht zusammenfassen dürfte, aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Wir reden jetzt gerade nur davon, dass man seine Gebete kürzt. Ja. Imam Nu'man ibn Thabit, rahimahullah, Abu Hanifa, und später auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sind der Ansicht gewesen, dass es egal ist, ob es eine Reise ist, die erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, aufgrund der Aussage Allahs, dass man im Koran, dass man ein Gebet kürzen darf, wenn man auf der Reise ist. Und sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sache nicht eingeschränkt. Insofern, dürfen wir sie auch nicht einschränken. Das war ihre Ansicht und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Ist das Kürzen der Gebete Pflicht? Die Antwort ist nein. Das Kürzen der Gebete ist nicht Pflicht, sondern es ist eine Erlaubnis von Allah. Und man soll es machen. Und man sollte es nicht unterlassen. Und manche beweisen, dass das Kürzen der Gebete keine Pflicht ist, unter anderem auch damit, dass Uthman ibn Affan radiallahu anhu ardah einmal die Leute im Gebet anführte, und die Sahaba waren hinter ihm, und er hatte dann 4 Raka'at gebetet statt nur 2, und Allah weiß am besten Bescheid. Diese Regelung des Kürzen des Gebets von 4 auf 2 Raka'at bedeutet automatisch, das gilt nur für das Dhuhr, Asr und Isha Gebet und gilt nicht für das Fajr Gebet und nicht für das Maghrib Gebet, sondern das Fajr Gebet bleibt 2 Raka'at und das Maghrib Gebet bleibt bestehend aus 3 Raka'at. Dieser Beweis ist also im Koran und in der Sunna und unter Übereinkunft der Gelehrten. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte die Sache im Koran, und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf der Reise immer seine Gebete gekürzt. Und deswegen sagen die Mehrheit der Gelehrten, dass das Kürzen der Gebete besser ist als die Gebete ausführlich zu beten, also nicht zu kürzen. Warum? Weil es bei Bukhari und bei Muslim überliefert ist. Folgende Briefe: Fordert die Salat Raka'atayn Raka'atayn fa'uqirrat Salat al-Safar wa zida fi Salat al-Hadar. Das Gebet wurde zu Beginn immer zu 2 Raka'aten zur Pflicht gemacht. Zu Beginn des Islam, weil wann gab es immer noch 2 Raka'at? فَأُقِرَّتْ صَلَاتُ السَّفَرُ وَزِيدَ فِي صَلَاتِ الْحَضَرُ. Das Gebet des Reisenden ist dann dabei geblieben, aber das Gebet desjenigen, der zu Hause ist, also nicht auf der Reise ist, das ist dann, dem ist hinzugefügt worden. Ja, dem ist hinzugefügt worden. Und Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, sagte, صَلَاتُ السَّفَرُ رَكَعَتَانَ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٌ. er sagte, das Reisegebet besteht aus zwei Rak'at und dieses Gebet ist vollständig. Es ist nicht irgendwie unvollständig. Ja? Und auch gibt es eine Erzählung, wo Abdullah ibn Umar radiallahu anhu mit einigen Leuten unterwegs war und dann haben sie Sunna gebetet nach dem Fard-Gebet. Und dann hat er gefragt, was beten Sie für ein Gebet gerade? Dann sagen sie, Sie beten die Sunna. Und dann sagte er, radiallahu anhu, wenn ich beten wollte, dann würde ich mein Fard-Gebet 4 Rak'at beten, statt dass ich Sunna danach bete. Okay? Also wenn ich überhaupt irgendwas mache. Ja? Wie dem auch sei, das ist ein Beweis dafür, dass man, wie wir jetzt nun auch gelernt haben, auf der Reise entfallen die ganzen Sunnan, ja, Rawatib entfallen, bis auf das die zwei Rak'at vor dem Fajr-Gebet. Ansonsten die anderen Rawatib, die regelmäßigen Gebete, die man vor dem Dhuhr, nach dem Dhuhr verrichtet, oder auch manche, die vor dem Asr 4 Rak'at verrichten, oder die zwei Rak'at nach dem Maghrib, oder die zwei Rak'at nach dem Isha, das sind die Rawatib, aber diese 4 Rak'at vor dem Asr sind keine Rawatib, ja. Und die zwei Rak'at vor dem Fajr, das sind alles Rawatib. Aber die einzigen, die man verrichtet auf der Reise, von den Rawatib, sind die zwei Rak'at vor dem Fajr-Gebet. So, jetzt stellt sich die Frage, ab wann man ein Reisender ist. Ja? Ab wann beginnt die Reise an sich? Zunächst einmal, örtlich betrachtet, beginnt eine Reise, wenn du dich auf die Reise begibst, sobald du den Ort, in dem du sesshaft bist, in dem du dich niedergelassen hast, in dem du zu Hause bist, verlassen hast. Also wenn du in Heilbronn wohnst, sobald du die letzten Gebäude von Heilbronn verlassen hast, dann befindest du dich schon auf der Reise. Ja? Und der Beweis dafür ist, dass also man nicht etwa erst am Endziel ein Reisender ist, oder dass man nicht erst ein Reisender ist, sobald man eine bestimmte Strecke hinterlassen hat, ist der Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu arda. Er sagte, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. Er sagte, Anas ibn Malik sagte, wenn der Prophet صلى الله عليه وسلم schon drei Meilen hinausgezogen ist, oder drei Farasich, dann hat er schon zwei Rak'at verrichtet. Und Farasich, wie wir gleich sehen werden, noch vielleicht, falls es interessiert, die ganzen Längeneinheiten, die ganzen Strecken, Maßeinheiten für die Strecken, die drei Farasich entsprechen etwa 15 Kilometer. Und es gibt keinen Gelehrter, der nach meinem Wissen, der gesagt hat, dass man nach 15 Kilometern schon dass man eine Strecke nach 15 Kilometern schon als Reise gilt. Aber trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht. Und sie sagen, gemeint ist damit, nach der Mehrheit der Gelehrten, gemeint ist damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon nach 15 Kilometern sein Reisegebet verrichtet hat, weil er schon auf der Reise war. Denn die Reise beginnt ja, sobald du deine Ortschaft verlassen hast. Die Reise beginnt nicht erst, wenn du 80 Kilometer unterwegs bist, oder 90 oder mehr oder weniger, logischerweise, ja. Ja. Das zum einen, und weil Allah subhanahu wa ta'ala auch darauf hingewiesen hat, in seiner Aussage, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa, wenn ihr also nun hinausgezogen seid, dann sinngemäß, wenn ihr hinausgezogen seid, dann lasst es auf euch keine Sünde, lasst kein Vergehen dann von euch, wenn ihr das Gebet kürzt. Und man ist erst hinausgezogen, wenn man die letzten Gebäude des Orts verlassen hat. Und was überliefert wird über einige Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie bereits das Gebet gekürzt haben, sobald sie die Absicht gefasst haben, zu reisen. Also manche Gelehrte sind der Ansicht, aufgrund mancher Überlieferungen, dass man, sobald man die Absicht hat zu verreisen, gilt man schon als Reisender, selbst wenn man sich noch im Haus befindet. Und sie sagen, da nun einige Sahaba das so verstanden haben, und die Sahaba sind diejenigen, die am besten verstanden haben, wie der Koran zu verstehen ist, und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat das Vorrang. Aber in diesem Fall nicht, sondern in diesem Fall hat die offensichtliche Bedeutung der Verse des Koran Vorrang und die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam auch Vorrang, denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war öfter auf Reisen, und mir ist nicht bekannt, dass er das irgendwann mal selbst gemacht hat. Und zweitens, die Aussagen der Sahaba sind nur relevant, wenn sie keinem Koranvers widersprechen und wenn sie keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprechen. Und der Hadith von Anas ibn Malik, den wir gerade eben gehört haben, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erst nach drei Farasach seine Gebete gekürzt hat, ist ein starker Hinweis darauf. Ja. Also darf man erst sein Gebet kürzen, wenn man die Stadt verlassen hat. Und auch weil das Wort Safar hat bedeutet im Arabischen so viel wie deutlich werden. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja in einem Hadith: Asfiru bil Fajr fa innahu a'zamu lil Ajr. Das ist jetzt ein Hadith, der genau wie man übersetzt, so, das ist schon die Interpretation an sich. Ja? Weil dieser Hadith wurde von den hanafitischen Gelehrten so verstanden, dass man das Fajr-Gebet verrichten soll, wenn der Tag langsam hell wird. Wenn es langsam hell wird. Und deswegen ist es bei den Hanafiten, sie glauben, dass eine Sunna ist, dass man das Gebet nicht zu Beginn der Zeit der Morgendämmerung verrichtet, wo es praktisch noch stockdunkel ist, sondern wenn es schon langsam hell wird. Und deswegen schieben sie es so dreiviertel Stunde so hinaus oder mehr oder weniger. Aber die andere Interpretation dieses Verses, dieses Hadithes ist: Asfiru bil Fajr fa innahu a'zamu lil Ajr, ist, dass man das Gebet, das Fajr-Gebet, lang verrichten soll, bis es langsam hell wird. Denn dadurch, das heißt, der Hadith heißt ja so: Asfiru bil Fajr, also je nachdem, welche Interpretation ich jetzt verwendet habe. Und dann geht es weiter: denn dadurch bekommt man mehr Belohnung, sinngemäß. Denn dadurch ist die Belohnung gewaltiger. Denn dadurch ist die Belohnung gewaltiger. Also, entweder ist die Belohnung gewaltiger, weil man erst später anfängt zu beten, oder die Belohnung ist gewaltiger, weil man länger betet. Ja? Und das ist inshallah auch die richtigere Ansicht, denn dadurch kommen die Hadithe auch in Einklang. Denn Aisha radiallahu anha wa ardaha, sie berichtet, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam das Fajr-Gebet verrichtet wurde und die Frauen nach Hause gegangen sind und dass man sie nicht erkennen konnte aufgrund der Dunkelheit. Ja? Und das kann nur sein, wenn man das Gebet tatsächlich am Anfang der Zeit verrichtet hat, und Allah weiß am besten Bescheid. Wenn jemand jetzt fragen würde, wie können wir das verstehen im Zusammenhang mit der Aussage, denn dadurch ist die Belohnung gewaltiger. Ja, das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht immer alles so gemacht, wie es vielleicht für die Leute am besten gewesen wäre, sondern manchmal das gemacht, was für die Leute auch angenehmer ist. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er alleine, ein Beispiel dafür, ihr wisst, dass ein Gebet, das 10 Minuten dauert, besser ist als ein Gebet, das 5 Minuten dauert. Wenn wir davon ausgehen, dass beides gleich viel Khushu' drin war, ja. Aber trotzdem hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er vorgebetet hat, hat er sich kurz gefasst und hat nicht lang gebetet. Ne? Wenn er allein gewesen ist, dann hat er eben lang gebetet. Das heißt, obwohl es ist trotzdem wiederum besser für die Leute gewesen, und Allah weiß am besten Bescheid. Also warum habe ich das überhaupt erwähnt? Weil As-Safar haben wir gesagt, bedeutet klar werden, aufdecken, deutlich werden. Und die Sprachgelehrten sagen, dass deswegen die Reise bedeutet Safar, weil wenn man auf einer Reise ist mit anderen Leuten, dann wird einem der Charakter von den anderen Personen klar. Ja? Weil auf der Reise wird man strapaziert und wird man manchmal auf die Probe gestellt, und dann sieht man wirklich, ob die andere Person wirklich also hilfsbereit ist, ob die wirklich Geduld hat, Sabr hat, ob sie wirklich also Ausdauer hat auf der Reise, ob sie wirklich Anstand hat, weil man beobachtet die Person praktisch 24 Tage, ist mit ihm zusammen, und man sieht, ist er hilfsbereit am Essen bereiten, am Bus aufräumen und so weiter und so fort. Okay? Und das heißt deswegen Safar, weil man die Person wirklich kennenlernt. Ja? Eine Person, die man nur sieht fünfmal in der Moschee kennt man vom Sehen, vom Begrüßen und so weiter. Aber wenn ich mit einer Person unterwegs war oder mit einer Person Handel getrieben habe, dann wird sein wahrer Charakter wahr. Und inshallah gut, ja, aber manchmal eben auch anders. In Bezug auf das Reisen, ja, das passiert ja nicht, wenn du noch zu Hause bist. Diese Sache passiert nur nicht, wenn du zu Hause bist. Deswegen auch sprachlich gesehen, ist man erst ein Reisender, wenn man also schon losgereist ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Nun, das war in Bezug auf wann man mit Reisegebet beginnt. Jetzt gibt es die Frage ist, gibt es eine Strecke, gibt es eine Entfernung, die man als Reisender vorhaben muss zurückzulegen, damit es als Reisegebet gilt, oder ist das egal? Und darüber gibt es also zwei berühmte Ansichten. Und auf der einen Seite die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, die gesagt haben, dass es sehr wohl eine bestimmte Strecke gibt, die man zurücklegen muss, damit man als Reisender gilt. Und andere haben gesagt, nein, es gibt keine Strecke, die man zurücklegen muss. Man kann also nicht sagen, erst ab 50, 60, 70, 80 Kilometer ist ein Reisender, sondern sie sagen, es kommt darauf an, wenn in deinem Sprachgebrauch, da wo du lebst, die Entfernung, die du zurücklegst, als Reise gilt, ja, dann ja. Und das ist die erste Ansicht, dass man, also praktisch, einfaches Beispiel, wir sind hier in Heilbronn und wenn du nach Heidelberg verreist, dann ist eine Strecke von so 60 Kilometer, ein bisschen mehr, aber sagen wir mal so circa 60 Kilometer. Das ist eine Entfernung, die unter allen Entfernungen ist, die Gelehrten erwähnt haben, die der Ansicht sind, dass es eine Entfernung gibt. Okay? Alle haben irgendwas von mehr gesagt als 60. Die erste Ansicht sagt, wenn du diese Reise zurücklegst und das im Allgemeinen, da wo du wohnst, in deinem Sprachgebrauch als und gemeint natürlich, also ja, als Reise gilt, dann ist es eine Reise. Und dann darfst du dein Gebet dort kürzen, wie jeder andere Reisende es auch tut. Gerade wenn du auch dann auch noch dein Proviant mitnimmst, das heißt, du nimmst Proviant mit oder du packst dein Auto oder nimmst deinen Schlafsack mit oder irgendwas machst du mit, weil du dort bestimmte Tage bleiben möchtest, also unter diesen beiden Voraussetzungen, ja, wenn du also die Strecke zurücklegst und es gilt im Allgemeinen als eine Reise, weil du eben dein Auto packst und vorhast dort ein bisschen zu bleiben, mindestens eine Nacht zu bleiben, dann gilt das im Allgemeinen, sagen sie, als eine Reise. Und deswegen darfst du diese Reise, deswegen darfst du auf dieser Reise, wenn man sie Reise nennt, dein Gebet kürzen. Und sie begründen ihre Ansicht damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala sprach im Koran von einer Reise und dass man auf der Reise sein Gebet kürzen darf. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran nicht uns gesagt, dass man wann man als Reisender gilt. Und deswegen hängt es ab von der Sprache. Ja? Und deswegen hängt es ab von der Sprache beziehungsweise von der Norm, wie die Leute es empfinden. Ob die Leute diese Entfernung als eine Reise empfinden oder nicht. Und sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch nicht gesagt, ab 80 Kilometer bist du Reisender und wenn es 79 sind, dann bist du kein Reisender mehr. Wenn er das gesagt hätte, wäre es eindeutig gewesen. Das ist die erste Ansicht. Und die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass es eine sehr wohl eine Entfernung gibt, die man zurücklegen muss, um als Reisender zu gelten. Und sie begründen es mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: لا يحل لامرأة تؤمن تسافر لا لا لا يحل لامرأة تسافر لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. Eine Frau darf keine Reise zurücklegen oder eine Strecke als Reisende zurücklegen, die 24 Stunden dauert. Er sagt ein Tag und eine Nacht, also 24 Stunden. Es sei denn, ein Mahram ist mit ihr dabei. Und die Ansicht dieser Gelehrten, sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Hadith gleich zwei Dinge gleichzeitig uns mitgeteilt, was das Reisegebet angeht. Zum einen, ihr wisst ja, also der Hadith heißt, eine Frau darf keine Strecke von einem Tag und einer Nacht als Reisende zurücklegen. Das bedeutet, haben sie gesagt, wenn man eine Strecke zurücklegt, für die man einen Tag und eine Nacht braucht, dann ist man auf jeden Fall ein Reisender. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie als Reisende bezeichnet. Ja. Und das ist zweifellos der Fall. Deswegen haben sie gesagt, zum ersten einmal ist in diesem Hadith die Strecke festgelegt. Und durch das Nachfragen bei Leuten, die sich damit auskennen, und ihr wisst, dass die Reisen damals wurden vollzogen auf dem Kamel, hauptsächlich, weiß man, wie schnell ein Kamel läuft, und weiß, wie viel ein Kamel bei normalem Gewicht und normalem Wetter zurücklegt mit den bekannten Pausen, die es einlegt, und weiß, dass ein Kamel zwischen 86 und 87 Kilometern zurücklegt. Und deswegen, wenn man eine Strecke von 86 bis 87 Kilometer zurückgelegt hat, ist man auf jeden Fall auf der Reise. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Frau als Reisende bezeichnet. Das ist die erste, Eingrenzung oder die erste Sache, auf die dieser Hadith hinweist in Bezug auf das Reisegebet, in die Entfernung. Das zweite ist die Zeit, der Zeitfaktor. Der zweite Faktor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Tag und eine Nacht. Das heißt, jetzt unabhängig davon, wenn du eine Reise hinterlegst, eine Strecke zurücklegst, für die du 24 Stunden brauchst, normal 24 Stunden brauchst, dann bist du ebenfalls ein Reisender. Ja? Und die Gelehrten sagen eben, dass dies eben zu Jawami' al-Kalim gehört, das heißt zu den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in denen er wenig sagt und gleichzeitig damit die Bücher füllt und die Aussagen der Gelehrten also in Bewegung bringt, ja, weil darüber sehr viel gesagt worden ist. Und insofern, liebe Geschwister, wenn man diese Strecke zurückgelegt hat, von 86 bis 87, andere Gelehrte sind der Ansicht, das sind 76,8 Kilometer etwa, ja, wenn man diese Strecke in etwa zurückgelegt hat, man geht auf Nummer sicher einfach, indem man 87 geht. Wenn man diese Strecke zurückgelegt hat, dann gilt man auf jeden Fall als ein Reisender. Und das Problem ist aber, dass die Strecke darunter, wissen wir nicht, ob sie auch als Reise gilt oder nicht. Ja, also es ist zwar so, dass 86 bis 87 Kilometer eine Reise ist, aber was ist mit der Strecke darunter? Davon hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith nicht gesprochen. Ja? Sondern er hat in diesem Hadith gesprochen von dieser Strecke und aufwärts. Ja? Und deswegen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann ist es besser und sicherer, dass man erst sein Reisegebet kürzt, also erst sein Gebet auf der Reise kürzt, wenn man solch eine Strecke hinterlassen hat, hinterrückgelegt hat oder zurücklegen will, wie gesagt. Zurücklegen will, weil sobald man seine Ortschaft verlassen hat, darf man schon sein Gebet kürzen und muss nicht erst warten, bis man angekommen ist, und Allah weiß am besten Bescheid. Dies ist der erste Aspekt, was das Reisegebet angeht, und jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt, was das Reisegebet angeht, und zwar wie lange gilt man denn als Reisender? Die Antwort ist grundsätzlich, solange man auf der Reise ist, aber die Frage, also das heißt, also wenn ich einen Monat lang, ich verreise zum Beispiel von Deutschland nach Saudi-Arabien, und wenn ich in Saudi-Arabien ankomme und einen Tag in Mekka bin, dann einen Tag in Medina bin, einen Tag in Taif bin, einen Tag in Riyadh bin, einen Tag in Jeddah bin, am nächsten Tag bin ich in ich weiß nicht wo, auf jeden Fall, dann bin ich die ganze Zeit auf einer Reise. Und wenn diese Sache ein Jahr lang andauert, oder zwei oder drei, kann sein ganzes Leben lang, ja, dann bin ich die ganze Zeit auf der Reise, logischerweise. Nur die Frage, die sich stellt, ist, angenommen, ich lasse mich irgendwo nieder, dann gibt es dann einen Zeitpunkt, ab dem man als Sesshafter gilt. Und mit Sesshaft meine ich nicht das Gegenteil von Nomadenvolk oder so, sondern mit Sesshaft meine ich einfach das Gegenteil vom Reisenden. Und deswegen sage ich meistens immer, gilt das, als wenn man jetzt doch wieder zu Hause oder so. Aber das ist jetzt egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, die Antwort ist ganz einfach. Darüber gibt es viele verschiedene Ansichten unter den Gelehrten. Viele verschiedene. Die bevorzugte Ansicht ist diejenige, dass man, sobald man unabhängig vom Einreisetag und unabhängig vom Ausreisetag mehr als 4 Tage an einem Ort bleibt, dann gilt man automatisch als Sesshafter. Da gilt man automatisch als Sesshafter, solange man die Absicht gehabt hat, auch so lange zu bleiben. Das heißt, Beispiel dafür, bei uns dort dran beginnt die Woche am Samstag, deswegen beginnen wir auch mit Samstag. Du kommst am Samstag an und du bleibst dort Montag, erster Tag, Dienstag, zweiter Tag, Mittwoch, dritter Tag, Donnerstag, vierter Tag. So, wenn du jetzt noch bis Freitag bleibst und dann erst am Samstag abreist, ja, hab ich richtig gezählt? Ja. Wie bitte? Sonntag habe ich vergessen. Samstag reist man an und dann Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch ist der vierte Tag. Dankeschön. So, wenn man jetzt noch vorhat, bis Donnerstag zu bleiben und erst am Freitag abzureisen, dann gilt man als Sesshafter. Ja? Und du weißt normalerweise, wie lange du bleiben möchtest. Normalerweise. Okay? Wenn du allerdings von vornherein weißt, du möchtest unabhängig vom Einreise- und Ausreisetag weniger als 4 Tage oder genau 4 Tage bleiben, dann giltst du immer noch als Sesshafter. Als Reisender. Dann giltst du natürlich als Reisender. Okay? So. Das ist Nummer 1. Manche Reisen sind aber anders. Manche Leute verreisen, um etwas zu erledigen. Wenn du verreist zu einem Ort, um etwas zu erledigen, dann giltst du als Reisender, solange bis die Sache erledigt ist. Dann giltst du als Reisender, bis die Sache erledigt ist. Das heißt, du bist in einem Ort und du, aber Voraussetzung, du weißt nicht, wie lange du bleiben möchtest. Aber wenn du weißt, dass du so länger bleiben wirst, weil die Sache, die du erledigen wirst, nicht unter einem Jahr, also zum Beispiel Studium oder ähnliches, ja, dann bleibst du natürlich, bist du sofort, also sesshafter, sobald du dort ankommst, ja. Aber, also wenn du, ankommst, und es kann sein, du erledigst die Sache innerhalb von 3 Tagen, kann auch 4, kann auch 5, kann auch 6, kann auch 7, du weißt nicht, wann es erledigt sein wird, dann bist du Reisender, solange du mit dieser Sache beschäftigt bist. Bis die Sache erledigt ist. Ja? Und liebe Geschwister, dies ist auch die Ansicht von Sa'id ibn al-Musayyib, einer der 7 Fuqaha von Medina gewesen, rahimahullah. Er sagte seinen berühmten Spruch, man aqama arba'an atamma arba'an. Das heißt, wer an einem Ort 4 Tage bleibt, der muss auch 4 Raka'at beten. Wer an einem Ort 4 Tage bleibt, der muss auch 4 Raka'at beten. Und diese Ansicht stützt sich auf Folgendes. Diese Ansicht stützt sich auf Folgendes. Und zwar, ihr wisst ja, dass die Muhajirun sind ja von Mekka nach Medina ausgewandert. Okay? Und diese Auswanderung für Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet für den Muhajir, dass er nicht mehr zu dem Ort, den er für Allah subhanahu wa ta'ala verlassen hat, zurückkehren darf. Nie wieder. Gemeint ist nie wieder, um dort sesshaft zu bleiben. Das darf man nicht. Du verlässt einen Ort für Allah subhanahu wa ta'ala, dann darfst du nie wieder in deinem Leben zu diesem Ort, also wenn du Hijra machst für Allah subhanahu wa ta'ala, Hijra gibt es bis Yom al-Qiyam. Ja? Du darfst, wenn du einen Ort für Allah subhanahu wa ta'ala wegverlassen hast, also Hijra gemacht hast, darfst du nicht zu diesem Ort zurückkehren, um dort wieder zu wohnen. Das geht nicht. Ist auch logisch. Okay? Und das haben ja die Muhajirin oder die Muhajirun, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gemacht. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal mit den Muhajirun nach Mekka zurückgegangen ist, hat er zu ihnen gesagt, dass sie dort nur maximal 3 Tage verbleiben dürfen. Hat er zu ihnen gesagt, dass sie in Mekka, hat er ihnen erlaubt, ihr dürft dort 3 Tage bleiben. Und danach sollt ihr den Ort wieder verlassen. Das heißt, dann sollt ihr Mekka wieder verlassen und nach Medina zurückkehren. Und offensichtlich ist der Grund dafür, dass wenn man nämlich 4 Tage oder mehr bleibt, dass man dann als Sesshafter gilt. Okay? Und das ist die Ansicht, auf die man sich stützt in diesem Bezug, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Ja? Die Problematik, die sich ergibt, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal an einem Ort 15 Tage lang geblieben ist. Dass er in Tabuk 20 Tage geblieben ist. Dass er in Mekka, in dem Jahr, an dem Mekka befreit worden ist, 19 Tage geblieben ist. Und er hat immer die Gebete gekürzt. Und wie sind diese Hadithe zu verstehen? Ja, genau eben, liebe Geschwister, damit die Hadithe sich nicht widersprechen, versteht man immer die zweideutigen oder mehrdeutigen Hadithe im Lichte der eindeutigen Hadithe. Und die Tatsache, dass er in einem Ort 19 Tage geblieben ist oder 20 Tage geblieben ist, könnte sein, der Grund dafür könnte sein, dass er etwas zu erledigen hatte. Oder dass er nicht genau wusste, dass er wirklich 19 Tage dort bleiben will. Sondern wollte eigentlich weniger bleiben, aber es hat sich hinausgezögert. Ja? Und deswegen, weil es diese Mehrdeutigkeit in diesem Hadith steckt, kann man sich nicht auf diesen Hadith stützen und sagen, man darf bis zu 19 Tage oder 20 Tage an einem Ort bleiben und dort sesshaft bleiben. Ja? Und daher kommen, wie gesagt, die Geschwister, manche verschiedene Ansichten. Deswegen sagte, soweit ich weiß, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wenn du vorhast, mehr als 4 Tage zu bleiben, dann bist du sesshaft. Und dann sagte er, sobald du dann 15 Tage geblieben bist, nach einer Ansicht 15 Tage geblieben bist, dann giltst du als Sesshafter, auch wenn du noch länger bleiben möchtest. Also irgendwann mal nach 15 Tagen, egal, jetzt bist du sesshaft fertig. Ja? Also diese Ansicht gibt es nämlich auch diesbezüglich. Ja? Und die verschiedenen Ansichten sind unter anderem die folgende, und zwar bei dem Hanbalitischen Madhab, sobald du mehr als 4 Tage vorhast zu bleiben, bist du ein Muqim. Und bei Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ist es größer gleich 4 Tage. Und der Unterschied ist klar, bei den Hanbaliten, wenn du 4 Tage bleibst, bist du immer noch ein ein Reisender, ja, weil du musst mindestens 5 Tage dort bleiben. Und beim Schafi'itischen Madhab mindestens 4 Tage vorhaben zu bleiben. Und das ist offensichtlich die Ansicht, die sich direkt stützt auf den Hadith, den wir vorhin erwähnt haben. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man an einem Ort, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muhajirin gesagt hat, dass sie 3 Tage nur dort bleiben dürfen. Das weist auf was hin? Dass wenn sie 4 Tage bleiben würden, dann gelten sie als sesshaft. Und das dürft ihr ja nicht, weil ihr seid Muhajirun. Ihr seid, habt Hijra gemacht für Allah. Okay? Und deswegen sagte er, 4 Tage oder mehr und der Einreisetag und Ausreisetag gilt nicht. Und wie gesagt, das ist die bevorzugte Ansicht. Also größer gleich 4 und der Einreisetag der Ausreisetag gilt nicht. Und bei Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, erste Ansicht, dass es eben wenn es mehr als 15 Tage sind, mehr als 15 Tage vor Ort in einem Ort zu bleiben. Also wenn du 2 Wochen Reise machst, dann nicht. Okay? So das grob gesagt. Also auch bis 15 Tage. folgende Sache gehört aber auch dazu, und zwar Abdullah ibn Umar radallahu anhu, der war einmal in Aserbaidschan unterwegs und dann war er konnten sie nicht vorankommen aufgrund von Schnee, kamen sie nicht voran und dann waren sie 6 Monate lang festgehalten worden durch diesen Schnee, konnten 6 Monate lang nicht voranschreiten. Ja, wurde irgendwie zugeschneit, wahrscheinlich ein paar Meter, und da konnten die Kamele wohl nicht mehr durch oder Pferde, also immer. Auf jeden Fall, in dieser Zeit hat er die Gebete alle gekürzt. 6 Monate lang am gleichen Ort. Das ist ein wunderbares Beispiel für was? Dass solange man immer noch auf der Reise ist und nur wartet, bis man weitergehen kann, darf man noch auf darf man noch seine Gebete kürzen, wie wir gesagt haben. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ach, wir haben erst 45 Minuten, Alhamdulillah. Dann, was schlagt ihr vor, machen wir so 2,5 Minuten Pause? Okay? Weil dann machen wir noch das Thema von, das mit dem Gebet zusammenfasst. Das gehört ja auch noch zum Reisegebet dazu und dann haben wir den Abschnitt vorbei. Wallahu a'lam. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nun kommen wir zum nächsten Punkt des Reisegebetes, und zwar das Zusammenfassen der Gebete. Und zwar der Reisende, für ihn ist es erlaubt, dass er das Dhuhr und Asr Gebet zusammenfasst. Und ebenso, dass er das Maghrib und Isha Gebet zusammenfasst. Und jeweils in einer der beiden Zeiten. Das bedeutet, er hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Dhuhr und Asr Gebet hintereinander beten zur Dhuhrzeit. Er kann auch sagen, ich möchte das Dhuhr und Asr Gebet zur Asr-Zeit verrichten. Das ist eins. Nummer zwei, er kann sagen, ich möchte das Maghrib und Isha-Gebet beides zur Zeit von Maghrib verrichten. Oder er kann sagen, ich möchte das Maghrib und Isha-Gebet beides zur Isha-Zeit verrichten. Und das ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Abu Dawud, al-Tirmidhi und anderswo, in der Hadith ist sahih. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, er sagte, إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا. Wenn er losgezogen ist, noch bevor die Sonne sich geneigt hat. Ihr wisst, zur Dhuhrzeit, da ist die Sonne gerade ein bisschen geneigt. Weil wenn die Sonne im Zenit steht, ganz oben, das ist die verbotene Zeit. Wenn sie ein bisschen sich jetzt neigt in Richtung Westen, dann beginnt die Dhuhrzeit. So. Er sagte, wenn er bevor diesem Neigen der Sonne losgezogen ist, bei der Schlacht von Tabuk, bei dem Feldzug von Tabuk, bei der Reise von Tabuk, dann hat er, logischerweise, hat er das Dhuhr-Gebet erst zur Asr-Zeit verrichtet. Weil er wollte nicht, dass durch die Gebete die Reise unterbrochen wird. Ganz einfach. Ja? Und dann verrichtete er sie gemeinsam zur Asr-Zeit. وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ. Dann sagte er, radiallahu anhu, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam losgereist ist, erst nachdem die Sonne sich geneigt hat, das heißt, nachdem die Dhuhrzeit, die Mittagsgebetszeit eingetroffen ist, hat er zuerst das Dhuhr und das Asr-Gebet verrichtet, also zur Dhuhrzeit beides, und dann ist er losgereist. وَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَى. Und dasselbe hat er getan in Bezug auf das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet. Deswegen, liebe Geschwister, dieser Hadith lehrt uns, dass es am besten ist, dass man die Gebete nur zusammenfasst, wenn es einen Grund dafür gibt. Denn dieser Hadith gibt das also deutlich her. Ja? Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht, in diesem Fall so und dem anderen Fall so, und eindeutig, damit er nicht die Reise unterbricht dadurch, dass man alle vom Kamel absteigen, alle Wudu machen und weiß nicht was, sich waschen und so und sich aufstellen, die Adhan, das nimmt alles Zeit. Ja? Und damit das nicht passiert, hat er seine Gebete eben dann zusammengefasst. Und das ist das Beste, zusammengefasst von allem. Das ist das Beste, dass man seine Gebete zur richtigen Zeit verrichtet, es sei denn, es gibt einen Grund, wie diese, man hat irgendwas zu erledigen, dann darf man seine Gebete zusammenfassen. Und man darf sie auch zusammenfassen ohne Grund, aber am besten ist, wie gesagt, das, was wir gesagt haben. Und deswegen die Malikiyya, die sind der Ansicht, dass man nur in solchen Fällen, wie es hier überliefert ist, seine Gebete zusammenfassen darf. Und zwar indem man, wenn man Zeit gewinnen möchte, auf der Reise gerade ist und nicht dadurch unterbrochen werden möchte. Und das ist also auf jeden Fall die richtigere Ansicht, im Gegensatz zu der Ansicht der Hanafiya, die der Ansicht sind, dass das Zusammenfassen der Gebete nur bei Hajj gültig ist. Und zwar bei Al-Hanafiyya gilt das Zusammenfassen der Gebete nur bei der Hajj. Und zwar, wann genau? Und zwar, wenn man in Arafat gewesen ist, verrichtet man das Dhuhr und das Asr-Gebet zusammen zur Dhuhr-Zeit. Und danach, wenn die Sonne untergegangen ist, geht man nach Muzdalifa. Und in Muzdalifa verrichtet man dort, wenn man ankommt, das Maghrib und Isha-Gebet. Gemäß der Sunna zur Zeit von Maghrib, aber ihr wisst, dass man heutzutage vielleicht erst zur Isha-Zeit ankommt, was sehr, sehr wahrscheinlich ist. Manche sogar kommen erst zur Fajr-Zeit an, ja, können dann gleich weiterreisen nach Mina. Auf jeden Fall, dann verrichtet man sein Gebet in Muzdalifa, Maghrib, Isha zusammen. Ja. Und bei den Hanafiten gilt dies nur. Aber der Hadith ist eindeutig, der Hadith von Tabuk hier, bei Tirmidh und Abu Dawud, der Hadith ist sahih. Man darf die Gebete also zusammenfassen, im Gegensatz zu dem, was sie gesagt haben, und Allah weiß am besten Bescheid. Ja. Und wie gesagt, wenn man aber auf der Reise ist und sich irgendwo niederlässt und dort bleibt, ein Tag, zwei Tage, und man hat jetzt nicht irgendwas zu erledigen, dann ist es besser, man verrichtet seine Gebete zur richtigen Zeit, weil so ist auch ursprünglich gesehen die ganze Sache. Ja. Normalerweise soll man dieses Gebet zur richtigen Zeit verrichten. Jetzt ist aber nicht nur die Reise der einzige Grund, warum man seine Gebete zusammenfassen darf, sondern es gibt auch andere Gründe, in denen man die Gebete zusammenfassen darf. Und weil dies also jetzt hier angemessen ist zu erwähnen, erwähnen wir dies. Es gibt Hadithe, die überliefert sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die darauf hinweisen, dass man aus anderen Gründen als aus auf der Reise seine Gebete zusammenfassen darf. Und darüber gibt es mehr als eine Ansicht unter den Ulama. Die Mehrheit der Ulama sind der Ansicht, dass diese Hadithe sich alle darauf beziehen, dass man im Grunde genommen nur das Dhuhr-Gebet hinausschiebt bis zum Ende der Dhuhr-Zeit und dann, sodass praktisch nur so viel Zeit übrig bleibt, dass man sein Dhuhr-Gebet verrichten kann. Und danach wartet man kurz, bis die Asr-Zeit eintrifft und man dann sein Asr-Gebet verrichtet. Das gleiche sagen sie, die Hadithe beziehen sich darauf, dass man sein Maghrib-Gebet so weit hinausschiebt, dass nur noch so viel Zeit übrig bleibt, dass man sein Maghrib-Gebet verrichten kann, sodass man danach nur noch ein paar Momente warten muss und dann beginnt das Isha-Gebet und dann verrichtet man das Isha-Gebet und dann ist es so, als hätte man seine Gebete zusammengefasst. Sie nennen das Jam'un Suri. Ja? Oder so, ja. Ein Beweis dafür, oder der Beweis dafür, dass man dies machen darf, ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er zu einer Frau gesagt hat, die an unregelmäßigen Blutungen litt, Istihada, ja, das ist die, also im Gegensatz zu der normalen Blutung der Frau, Al-Hayd, gibt es Al-Istihada, und bei Al-Istihada, ihr wisst ja logischerweise, wenn Blut austritt, ist der harte Blut, dann verliert die Frau ihren Wudu. Ja? Und es ist besser für sie, wenn sie Russel macht sogar. Es ist besser für sie, wenn sie Russel macht in diesem Fall. Aber der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat der Istihada Frau folgendes empfohlen. Er sagte, وَإِنْ قُوِيْتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرِ فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du stark genug bist, dein Dhuhr-Gebet hinauszuschieben und dich mit dem Asr-Gebet zu beeilen und dafür den Ghusl zu verziehen und dann das Dhuhr- und Asr-Gebet zusammen zu verrichten und wenn du auch das Maghrib-Gebet hinausschieben kannst und das Isha-Gebet zu Beginn der Zeit, also dich mit dem Isha-Gebet beeilen kannst und dafür dann auch den Ghusl vollziehst und diese beide Gebete zusammenfasst, dann tu es. Dieser Hadith ist bei Imam Ahmad Abu Dawud und Tirmidhi sagt, der Hadith ist sahih und Al-Albani rahimahullah sagt, der Hadith ist hasan und dieser Hadith ist ein klarer Beleg dafür, dass die Frau dies tun darf. Dass eine Frau dies tun darf. Und das gilt selbstverständlich nicht nur für einen Mustahada, sondern das gilt auch für die kranke Person. Jemand, der krank ist, darf auch diese Sache tun. Denn dadurch wird ihm die Sache also deutlich erleichtert. Und er braucht nur einmal den Wudu vollziehen. Und dadurch hat er die Sache also eindeutig viel, viel leichter. Aber nach der bevorzugten Ansicht, wenn es auch nicht möglich ist für die Frau dies zu tun, ja, dann darf die mustahada Frau ihre Gebete ganz zusammenfassen. Ja, genauso wie der Kranke, wenn er auch nicht imstande ist, dies zu tun, dann darf er auch seine Gebete ganz zusammenfassen zu einem von den beiden Zeiten. Und zwar hat nämlich Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu arda gesagt, Jama'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bayna al-Dhuhri wal-Asr wal-Maghrib wal-Isha bil-Madina min ghayri khawfin wala matar. Faqila li ibn Abbas ma arada ila thalik, qala arada alla yuhrija ummatah. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam hat das Dhuhr und Asr Gebet auf der einen Seite und das Maghrib und Isha Gebet auf der anderen Seite in Medina, und die Betonung Medina bedeutet, dass er eben sesshaft war und nicht auf der Reise war, ne? In Medina min ghayri khawfin wala matar, weder aus Angst noch aus wegen Regen, weder aus Angst noch wegen Regen zusammengefasst. Dann sagte man zu Ibn Abbas, was wollte er damit bezwecken? Dann sagte er, arada alla yuhrija ummatah, er wollte es seiner Umma nicht schwer machen. Und er wollte seine Umma nicht bedrängen. Und dieser Hadith ist ebenfalls sahih und er ist bei Abu Dawud und bei Ahmad überliefert. Und bei Ahmad heißt es, es ist bei Abu Dawud unter anderem überliefert. Der Hadith ist sahih. Und die Frage ist, also natürlich, die Mehrheit der Gelehrten haben gesagt, auch dieser Hadith bezieht sich darauf, dass man seine, entweder den Grund kannte man nicht, es gibt irgendeinen Grund, der uns nicht klar ist, oder sie haben gesagt, er hat das Gebet hinausgeschoben, das andere Gebet vorgezogen und so sah es so aus, als hätte er es zusammengefasst, hatte aber nicht. Ja? Das ist eine Sache. So sagen die Mehrheit der Gelehrten. Aber wir sagen, dass die Person, die sich am besten auskennt über den Hadith, ist wer? Der Überlieferer, der uns diese Begebenheit erzählt. Und er wurde darüber gefragt und hat nicht diese Sache gesagt, sondern er hat gesagt, er wollte es seiner Umma nicht schwer machen. Ja? Und deswegen gilt diese Sache nicht nur in Bezug nach der richtigen Ansicht, nicht nur in Bezug auf Angst, wie es in diesem Hadith klar steht, und auch nicht in Bezug auf Regen, wie wir auch gleich sehen werden, sondern gilt in Bezug auf immer, wenn es eine deutliche Bedrängnis gibt. Ja? Wenn es also einem schwer fallen würde und anstrengend ist, dass man sein Gebete beide zur richtigen Zeit verrichtet, ja, und dann dürfte man seine Gebete zu einer der beiden Zeiten verrichten, wie zum Beispiel, wir erwähnt haben, die kranke Person oder Al-Mustahada, die eigentlich auch wie eine kranke Person ist, ja, oder nach manchen Gelehrten, wie Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah gesagt hat, sogar wenn man mit einer Reisegruppe unterwegs wäre und es wäre anstrengend jetzt anzuhalten und auszuladen und Wudu zu machen und zu beten, dann würde man auch seine Gebete zusammenfassen und später verrichten und Allah weiß am besten Bescheid. Und selbstverständlich, liebe Geschwister, gilt das nicht im Falle von jemand, der nur auf den Punkt bringen, hier ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala es einem leicht macht. Und hier ist nicht damit gemeint, dass er Leuten, die sowieso nicht auf ihre Gebetszeiten achten, eine Erlaubnis bekommen, dass sie ihre Gebete verrichten, wann sie wollen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Also wenn jemand sagt, oh, ich möchte nicht beten, damit wir zur Realität zurückkommen. Ja? Damit, wenn jemand jetzt sagt, zum Beispiel, ja, ich kann nicht mein Gebet zur richtigen Zeit verrichten, weil mein Chef würde mich sehen oder ich möchte nicht von anderen Leuten gesehen werden, ich schäme mich oder so etwas, ja, was bei den meisten Leuten der Fall ist, die nicht ihre Gebete auf der Arbeit verrichten oder ähnliches, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Hier ist damit eine Bedrängnis, für die du nichts tun kannst. Aber wenn du dir die Bedrängnis selbst auferlegst, weil du nicht imstande bist, weil dein Iman nicht stark genug ist, dein Gebet zur richtigen Zeit zu verrichten, das ist überhaupt nicht damit gemeint. Und solch eine Person erhält überhaupt nicht Erlaubnis, weder durch diesen Hadith noch durch irgendeinen anderen Mufti. Ja? Naja, auf jeden Fall, liebe Geschwister, ist dies, was ich gesagt habe, auch die Ansicht von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala und anderen Gelehrten. Und zwar sagt er, innama kana al-jam'u li raf' al-haraj 'an al-umma. Er sagt, das Zusammenfassen der Gebete ist dafür da, dass die Erschwernis der Umma entnommen wird. فَإِذَا احْتَاجُوا إِلَى الْجَمْعِ جَمَعُوا. Das heißt, wenn sie das, das zusammenfassen benötigen, dann sollen sie zusammenfassen. Weil Ahadith kulluha tadullu ala annahu yajma'u fil waqt al wahid li raf' al haraj an ummatihi. Und er sagte, die Hadithe weisen alle darauf hin, dass er die Gebete zusammenfasste, damit in, zu einer Zeit und nicht zu zwei Zeiten, wie manche Gelehrte gesagt haben, damit eben diese Erschwernis seiner Umma entnommen wird. فَيُبَاحُ الْجَمْعُ إِذَا كَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَجٌ قَدْ رَفَعَهُ اللَّهُ عَنْ الْأُمَّةِ also, das wiederholt sich jetzt insofern, aber er sagt, ein Beispiel dafür ist eben der Kranke, der sein Gebet verrichtet. Ebenso, liebe Geschwister, ist überliefert worden, dass man beim Maghrib und Isha-Gebet die Gebete zusammenfassen darf, wenn es einen starken Regen gibt. Wenn es heftig regnet und man dadurch Angst hätte, also und logischerweise, das funktioniert nur, wenn es zur Maghrib-Zeit Gebet regnet, ja. Also wenn es heftig regnet zur Maghrib-Zeit und die Leute würden, wenn sie nach Hause gehen und nochmal kommen zur Isha-Gebetszeit, weil es offensichtlich regnet und man davon ausgeht, dass es länger regnen wird, weil man es eben durch die Wettervorhersage weiß oder durch Erfahrungswerte weiß oder wenn man gerade in einem Gebiet ist. Es gibt Gebiete, wo es Regenzeiten gibt, ja, wo es dann monatelang hinterher regnet, ja. Da weiß man das vor Bescheid. Dann soll man auch in der Moschee das Maghrib mit dem Isha-Gebet zusammen verrichten und das ist die Sunna, ja. Das ist viel besser, als wenn eine Person dann zu Hause bleiben würde und seine Gebete alle zur richtigen Zeit verrichtet. Nein, weil das Gebet verrichtet in der Moschee, zum Maghrib und Isha-Gebet, das Maghrib und Isha-Gebet zur Maghrib-Zeit und geht dann nach Hause und das war's. Dann ist er fertig für den Tag, ja. Und, gilt das auch für das Dhuhr- und Asr-Gebet? Nach manchen Gelehrten ja, manchen nein. Der Grund ist deswegen, weil beim Isha- und Maghrib-Gebet ist es dunkel. Und da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man eher durch das Laufen im Regen, also vielleicht dreckig wird, in eine Pfütze tritt, den Weg nicht sieht und ähnliches, ja. Und deswegen sagen wir, wenn das heutzutage der gleiche Fall sein sollte, dann okay, ja. Dann gilt das auch. Aber wenn nicht, liebe Geschwister, dann inshallah gilt das für beides. Das heißt, solange dieser Haraj da ist, diese Erschwernis da ist, diese Bedrängnis da ist bei dem Muslim, dass er eben nicht möchte, dass er klitschnach nach Hause geht und klitschnass wieder zweimal das Ganze durchmacht, dann eben darf er seine Gebete zusammen verrichten, egal ob es zum Dhuhr oder Asr-Zeit gehört. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass in keinen Worten, die ich bis jetzt gesagt habe, dass man irgendwie alle fünf Gebete zusammen verrichten darf. Das darf man niemals, gibt es überhaupt nicht. Ja, es sei denn, man verschläft alle vier, aus irgendeinem Grund, Narkose oder weiß nicht was. Dann ist euch aufgefallen, dass das Fajr-Gebet niemals mit einem anderen Gebet zusammengefasst wird. Ja? Nur Dhuhr mit Asr und Maghrib mit Isha. Insofern sagt der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dass man auch Gebete zusammenfassen darf aufgrund des Schlammes. Ja? Das heißt, angenommen, es hat schon geregnet, aber jetzt ist Schlamm überall und du würdest dich zweimal dreckig machen müssen durch diesen Weg, weil es keinen anderen Weg gibt, außer diesen, dann ebenfalls verrichtet man seine Gebet. Oder, fasst man sein Gebet zusammen. Oder, wenn es einen starken Sturm gibt, einen kalten, starken Sturm bei Nacht gibt, ja. Und all diese Beispiele, Geschwister, die nicht an sich gemeint sind, manche Gelehrte sagen, es gelten nur die Beispiele, die überliefert sind. Und andere haben gesagt, nein, das sind Beispiele, die damals passiert sind und deswegen gelten sie. Aber die Ursache, warum das gegolten hat, ist wegen der Erschwernis, wegen der Bedrängnis. Und deswegen gilt sie nicht nur in dieser Situation, sondern auch in anderen Situationen. So, und dann kommen wir schon auch fast zum Ende. Alle Gelehrte, die gesagt haben, dass man den Situationen, die wir erwähnt haben, die Gebete zusammenfassen darf, haben gesagt, dass es besser ist, das Gebet in der Moschee zu verrichten, als dass man irgendwie das zu Hause verrichtet. Manche sagen sogar, es wäre eine Bid'a, wenn man in diesem Fall sein Gebet zu Hause verrichtet. Ja? Weil das, was überliefert ist, ist Sunna, dass man es in der Moschee verrichtet. Und zu diesen Gelehrten, die wir erwähnt haben, gehören Imam Malik, al-Shafi'i und Imam Ahmed, rahimahullah. Denn logischerweise, wenn Abu Hanifa, rahimahullah, auf normalen Reisen das schon nicht erlaubt und nur beim Hajj, dann bei solchen Situationen erst recht nicht und Allah weiß, am besten zusammen. Liebe Geschwister, wenn man zwei Gebete zusammenfasst, haben wir gesagt, entfallen was? Die Sunna-Gebete. Aber was nicht entfällt, ist der Dhikr. Was nicht entfällt, ist der Dhikr. Manche Leute, sie berechnen das Dhuhr-Gebet, dann Salam, und dann stehen sie direkt auf und machen Iqama für das Asr-Gebet. Ja? Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass man das weglassen soll. Ja? Es gibt einen Hadith, in dem Abdullah ibn Umar, wenn ich mich richtig entsinne, was er gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen den zwei Gebeten kana la yusabbih, er hat kein Tasbih gemacht. So, wenn wir das so übersetzen, ist es falsch. Sondern yusabbih, sabbaha bedeutet auch beten. Wie andere Überlieferungen über dieselbe Begebenheit darauf hinweisen. Tasbih heißt im Arabischen nicht nur Subhanallah sagen, sondern auch Gebete verrichten. Und Abdullah ibn Umar meinte damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen Dhuhr und Asr keine Sunna gebetet hat. Nicht die Sunna vor Asr und auch nicht die Sunna nach Dhuhr. Und als er Maghrib und Isha zusammengefasst hat, hat er keine zwei Rak'at nach Maghrib gebetet. Vor Isha gibt es keine Sunna, wie wir wissen. Und das ist damit gemeint. Aber der Dhikr, es gibt keinen Beweis dafür, dass man den Dhikr auslässt, obwohl er es natürlich Sunna weglässt. Also begeht man keine Sünde, aber man soll ihn auf keinen Fall weglassen. Letzter Punkt, fast, inshallah, letzter Punkt, und zwar, wenn man zwei Gebete zusammenfasst, kommen wir zu einem ähnlichen Beispiel, wie du vorhin erwähnt hast. Ich möchte Dhuhr und Asr zusammenfassen, ich bin auf der Reise. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Dann die Voraussetzung, dass ich das darf, ist, dass ich während meiner Reise die Gebetszeit vom zweiten Gebet eintrifft. Das heißt, ich möchte Dhuhr und Asr zusammenfassen. Das Asr-Gebet beginnt um zum Beispiel 4 Uhr. Ich muss bis nach 4 noch auf der Reise sein. Wenn ich vor 4 Uhr, bevor Asr-Gebet eintrifft, schon zu Hause bin, darf ich nicht mein Asr-Gebet verrichten. Auf der Reise. Gekürzt. Weder noch. Ja? Sondern dann muss ich eben warten, bis ich zu Hause bin. Logischerweise. Weil die Erlaubnis ist wegen der Reise. Und die Reise, wenn ich ankomme und dann geht es erst in Adhan für Asr, dann habe ich die Erlaubnis bekommen, dass das Asr-Gebet als Reisegebet zu verrichten, weil ich gar nicht auf der Reise war, während der Asr-Zeit. Okay? Das heißt, während meiner Reise musste ich Asr-Gebet eintreffen, damit ich mein Asr-Gebet verrichten darf. Das heißt, ich muss schätzen, ja, auf Deutsch, ich muss schätzen, werde ich früher ankommen oder später ankommen. Nach dem Asr-Eintreffen erst ankommen werde, dann darf ich mein Gebet auf der Reise zusammenfassen. Wenn ich dann so geschätzt habe und es ist falsch passiert und ich kam dann tatsächlich zufällig an, bevor das Asr-Gebet, der Adhan geklungen ist, dann habe ich mein Gebet schon verrichtet und Allah subhanahu wa ta'ala legt keine Seele mehr auf, als sie es so leisten vermag, und man braucht sein Gebet nicht nochmal wiederholen. Denn es gibt nicht in unserer Religion, dass man Asr-Gebet zweimal verrichten muss. Okay? Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich vor 4 Uhr dort bin, darf ich mein Gebet nicht auf der Reise verrichten und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Eine ganz kurze und eine zweite. Die ganz kurze ist, und zwar, wenn man zwei Gebete zusammenfassen möchte, liebe Geschwister, soll man unbedingt die Nähe haben des Zusammenfassens. Das heißt, wenn ich Dhuhr und Asr zusammenfrichten will, dann soll ich zur Dhuhr-Zeit sagen, ich will Dhuhr und Asr zu Dhuhr oder beides zur Asr-Zeit verrichten. Und nicht jetzt zum Beispiel heutzutage, jetzt an heutigen Tagen, wann fängt Asr an? 3:45 ungefähr. Okay? So. Also nicht bitte warten und ich bete jetzt nicht und warte. Und dann gucke ich auf die Uhr, schon 4 Uhr. Ach, jetzt mache ich Dhuhr und Asr zusammen, zur Asr-Zeit. Bitte das nicht machen, denn dann läufst du die Gefahr hinaus, dass du dein Gebet absichtlich verpasst hast. Ja? Sondern die musst du nie vorhaben. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Angenommen, du hast gesagt, das passiert vielen Leuten auf der Reise, sagen, ich möchte Dhuhr-Gebet alleine verrichten zur Dhuhr-Zeit und Asr zur Asr-Zeit verrichten. Jetzt hast du Dhuhr-Gebete zum Anfang der Zeit, 12:45. Und nach einer Stunde sagst du, ich möchte doch verreisen jetzt. Und auf der Reise vielleicht kann ich mein Asr-Gebet nicht verrichten. Darfst du jetzt dein Asr-Gebet noch verrichten? Zur Dhuhr-Zeit? Oder nicht? Die Antwort ist inshallah nach der richtigen Ansicht, ja, darf man. Weil als Reisender ist Dhuhr und Asr wie eine Zeit. Und das Maghrib ist wie eine Zeit. Auch wenn du es nicht hintereinander verrichtet hast, aber du darfst es trotzdem noch verrichten, inshallah. So, und jetzt die allerletzte Angelegenheit. ist, stellt euch vor, ihr fasst das Dhuhr, Entschuldigung, ihr fasst das Maghrib und Isha-Gebet zusammen, weil es geregnet hat. Und jetzt, bevor du Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt hast, vom Isha-Gebet, hört es auf zu regnen. Könnte passieren. Genau das gleiche haben wir gesagt beim Tayammum. Wenn du Tayammum gemacht hast und du betest gerade und während dem Gebet gibt es wieder Wasser. Ihr habt die Hähne aufgelassen und plötzlich das Wasser kommt wieder raus. Zum Beispiel. Ja? Dann haben wir darüber gesprochen. Manche Leute haben gesagt, ab diesem Moment darfst du dein Gebet nicht verrichten. Ja? Das ist die Mehrheit nach meinem Wissen, weil sie gesagt haben, Tayammum ist nur, solange kein Wasser da ist. Sobald Wasser da ist, ist dein Tayammum ungültig. Und andere haben gesagt, Tayammum reinigt einen an sich. Das heißt, man ist sauber, rein. Und das ist ein Ersatz für Wasser. Und deswegen bleibt man rein. Ja? Diese Ansichten haben wir erwähnt. In diesem Fall, liebe Geschwister, gibt es zwei Ansichten. Und warum kommen diese zwei Ansichten zustande? Weil die Frage ist, geht es darum, dass es geregnet hat, während man Allahu Akbar gesagt hat, den ersten Takbir des Gebetes, Takbirat al-Ihram? Oder geht es darum, wenn man das sagt, es geht nur darum, dass du Allahu Akbar sagst, in diesem Moment musste es geregnet haben, damit du überhaupt beten darfst, dein Isha-Gebet zur Maghrib-Zeit. Dann natürlich darfst du dein Gebet zu Ende verrichten, auch wenn es mittendrin nicht mehr regnet. Wenn du aber allerdings der Ansicht bist, dass das Gebet die gesamte Zeit, es musste die ganze Zeit regnen, weil der Grund, warum du betest, ist, weil es regnet. Deswegen muss es auch die ganze Zeit regnen, damit du beten darfst. Ja? Dann musst du, wenn es aufhört zu regnen, bevor du Assalamu alaikum wa rahmatullah vom Isha-Gebet sagst, dein Gebet abbrechen und dein Gebet zu Isha-Gebet nochmal wiederholen. Und das ist mit Sicherheit die richtigere Ansicht. Wallahu ta'ala a'lam. Also zumindest nach manchen gehört die richtigere Ansicht, weil eben der Grund, das Zusammenfassen, dass der Regen ist. Und deswegen sagen sie, wenn es vorher aufgehört hat, dann ist eben dein Gebet ungültig. Und Allah weiß am besten Bescheid und tut mir leid, dass ich euch ein bisschen zu lange auf die Folter gespannt habe heute. Aber inshallah war es sinnvoll. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.